Erster Israel war noch jung. Ich hatte Israel sehr lieb. Ich rief mein Volk aus Ägypten. Zweiter, ich rief sie oft. Aber sie gingen weg von mir. Sie gaben anderen Göttern Geschenke. Dritter, ich brachte Ephraim das Gehen bei. Ich hielt sie in meinen Armen. Aber sie wussten nicht, ich mache sie gesund. Vierter, ich führte sie mit Liebe. Ich war gut zu ihnen. Ich gab ihnen ihr Essen. Fünfter, sie wollen nicht zu mir kommen. Darum gehen sie zurück nach Ägypten. Assyrien wird ihr neuer König sein. Sechster, es gibt Krieg in ihren Städten. Die Feinde machen alles kaputt. Ihre Häuser gehen kaputt. Siebter, mein Volk will nicht bei mir bleiben. Sie hören nicht auf mich. Niemand schaut nach oben zu mir. Achter, ich kann euch nicht allein lassen. Mein Herz ist sehr traurig. Ich habe Mitleid mit euch. Neunter, ich bin nicht wütend. Ich mache Ephraim nicht kaputt. Ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin heilig und bei euch. Zehnter, sie werden Gott folgen. Er ruft laut wie ein Löwe. Dann kommen die Kinder schnell zu ihm. Elfter, sie kommen wie Vögel aus Ägypten. Sie kommen wie Tauben aus Assyrien. Sie wohnen wieder sicher in ihren Häusern. Das sagt Gott.